Die eine fügt sich, ist willenlos und leer, führt mich in den Arm der anderen, mein Ziel, mein Begehr. Ihr Blut zieht mich zu ihr, es hatte Gier nach neuem Leben entfacht. Bald fällt sie in.